Wer hält zusammen? Wir! Wir schützen von Neuss! Neuss! Neuss! Schützenfest! Alle rufen hoch die Hände! Wir sind laut! Wir sind hier! Schützenfest, das feiern wir! Neuss! Neuss! Hand in Hand! Kinder schützen unser Land! Tradition und Vor sind nur! Neuss feiert Schützenfest pur! Papa, Oma, Opa, alle sind wir mittendrin. Die Trommel macht Bum Bum, die Pfeife klingt so fein. Und überall in Neuss hört man fröhlich, wir sind dein. Hört ihr die Trommeln? Ja! Habt ihr gute Laune? Klar! Neuss, Neuss, Schützenfest, alle rufen die Hände, wir sind laut, wir sind hier, Schützenfest, das feiern wir. Neuss, Neuss, Hand in Hand, Kinder schützen unser Land, Tradition und Froh sind nur, Neuss feiert Schützenfest pur. Die Schützenfesttage sind bunt und laut. Wir winken, singen, lachen, weil jeder sich was traut. Ob Uniform oder Kleid, ob groß, ob noch ganz klein. Beim Neusser Schützenfest darf jeder